die gemeldeten starken Kampfverbände über Jütland, im Weiterflug nach Osten und über Schleswig-Holstein, im Anflug auf Mecklenburg und Nordwestdeutschland. Mehrere Störflugzeuge über Westdeutschland. Ende der Durchsage. Gefechtsstand Berlin. Die Anflüge feindlicher Kampfverbände aus Nordwest halten an. Die Spitzen der Feindflugzeuge haben im Raum Stendal Kurs Ost genommen. Deshalb wird für Berlin Fliegeralarm gegeben. Berlin kommt wieder.